Dienstag, es könnte aber auch Montag sein, Mittwoch, Donnerstag, was weiß ich. Wir werden die nächsten 3 Stunden gemeinsam verbringen. Das Motto dieser Sendung, alles außer Walzer. Und passend dazu, alles außer Walzer, da gehört auch Phoenix dazu. Tonight, Phoenix featuring Ezra König. Ha ha ha. Let's move forward a little bit forward to 2015. The island of Ireland is making a real big scene. Came Irish voted yes, Patty Bliss is the queen. And there's loads of Scotland there. It broke the church from the state to repeal the eighth. And now it's moving in a positive way, and you love to see it. Bulgarian Car Trader mit Golden Rope. Ihr hört die vorletzte Show auf FM4. Mein Name ist Susi Androschowa. Ja, und was auch immer ihr heute macht, ob ihr in Gesellschaft seid oder alleine, lasst uns den Abend gemeinsam verbringen. Die Top 100 Songs des Jahres haben wir schon gehört in den FM4 Jahrescharts. Platz 3 für Lizzo, Platz 2 für Florence and the Machine und Platz 1 gehört 2022 Kraftklub. Was kann da jetzt noch kommen, wenn wir die Top 100 besten Songs des Jahres gehört haben? Ja, mein Käse von die Soundtrack. Die besten Vorglüh-Party-Songs, nicht nur von mir ausgesucht, sondern von verschiedenen, ich würde mal sagen, trustworthy Musikerinnen. Hallo, ich bin Bulgarian Car Trader und mein Song fürs neue Jahr ist The Rapture, House of Jealous Lovers. Vorletzte Show. Alles außer Walzer. FM4. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. Trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Lounge back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on. Take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Tug this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. Not 24 hours since my ex did it. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Lounge back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Doctor, I don't wanna feel. Why? Yes, I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. Last I was naked night. When I leave and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? She's small, but it goes both ways. So, you're one, bitch, you never escape. Sunset in the lake. Give me my symptoms, doctor. Thank you. Michael Clementine und Playground, die können alles. Ja, davor haben wir gehört Escapism, Ray und 070 Shake, nicht 070, 070 Shake, Escapism und Rapture, House of Jealous Lovers. War das etwa irgendwie so ein Revenge Energy Dreierblock? Ich weiß es nicht, das war unbeabsichtigt, ich schwöre. Ja, also was macht man so am letzten Tag des Jahres? Man rafft sich auf. Ein letztes Mal sich aufraffen und den Abend voller Hoffnung auf etwas Schönes verbringen, starten, beenden. Ja, und irgendwann vor, keine Ahnung, welchem Tag, Jahr das war, hat dann irgendwer gesagt, ja, lasst uns Listen machen und nennen wir diese Listen Neujahrsvorsätze und lasst uns dann den 1. Jänner gleich mit so einem Selbstoptimierungsstress beginnen. Ja, ich muss euch enttäuschen, diese Sendung ist nicht mit Stress verbunden, darf nicht mit Stress verbunden sein. Wir werden das alles ein bisschen ruhig angehen und ich habe auch eine Spezialistin, die das so ähnlich sieht und die sich jetzt auch ein Lied wünscht für die Silvesternacht. Hallo, ich bin Sophie Lindinger und der Song Oh No von Big Pig ist ein Song, den ich sehr viel gehört habe im letzten Jahr, aber den ich auch sehr toll finde fürs neue Jahr, weil es beginnt mit den Zeilen Oh No, I did it again und das erinnert mich ein bisschen an die Neujahrsvorsätze, die man sich macht und dann eh so nach zwei Tagen schon wieder oder spätestens nach einer Woche schon wieder verworfen hat. Und das macht man jedes Jahr so. Oh no, I did it again. Ja, Song Oh No von Big Pig. Und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und ich hoffe, eure Jahresvorsätze werden auch bald wieder verworfen, weil es irgendwie ein bisschen ein Blödsinn. Von Big Pig, ausgesucht von Sophie Lindinger von Michael Clementine. FM 4. Die vorletzte Show. Nimm dir Zeit für Good Vibes, wenn du dich versiehst, ist alles vorbei. Alles? Alles. Außer Walzer. Ja, und zum Thema Neujahrsvorsätze. Ja, ich muss ein bisschen was beichten. Also, Neujahrsvorsätze, jein, sagen wir mal jein. Also kein Selbstoptimierungsstress, aber vielleicht können wir im Laufe des Abends und vor allem dann auch für, also so vor Mitternacht und für die Sendung, die dann nach meiner Sendung kommt, nach der vorletzten Show, vielleicht können wir ein paar inspirational Neujahrsvorsätze sammeln. Also vielleicht ein paar wilde Neujahrsvorsätze und nicht so die üblichen, ich möchte jetzt ins Fitnesscenter gehen, ich möchte zum Rauchen aufhören und ich möchte, ich weiß nicht was. Vielleicht habt ihr crazy Neujahrsvorsätze, die noch nie auf einer Neujahrsvorsatzliste je gestanden sind und die ein bisschen so Good Vibe, Inspirational Energy vermitteln und wollt uns davon erzählen. 0664 828 4x4, da könnt ihr uns eine WhatsApp schicken und ja, ich bin gespannt. Ich muss so selbst noch überlegen, was für Inspirational Neujahrsvorsatz ich mir überlege bis zum Ende dieser Sendung. Es wird mir schon was einfallen. Vor allem während diesem Lied. Elton John featuring Britney Spears. Hold me closer, yeah. Hallo, wir sind Karikari, ihr hört gerade FM4 und wir hoffen, ihr habt eine gute Silvesterparty. Unsere Empfehlung ist Straight from the Decks von unserer DJ SML, aka Strohhill from the Block, nämlich Samba de Janeiro von Bellini. Du. Wenn das kein Cocktail-Soundtrack ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe so schwer nachgedacht, mein Kopf tut weh. Neujahrsvorsätze, die nicht das Übliche sind. Mir ist nur so Sache mit Geld eingefallen, dass ich nie Bargeld einstecken habe. Und dann fragt mich jemand, ob ich ein paar Münzen habe und ich muss immer Nein sagen, weil ich nie Bargeld mit habe. Ist das mein Neujahrsvorsatz für nächstes Jahr, dass ich einfach öfter Bargeld mit habe, wenn ich eins habe? Ich weiß es noch nicht. Aber wir machen mal weiter. Musik für den Schnitzelteller, Käsefondue, Raclette, was auch immer ihr gerade macht. Wenn ihr schon euren Neujahrsvorsatz wisst und der ein bisschen interessanter und inspirierender ist als mehr Sport machen und sowas, dann 0664 828 4x4 könnt ihr uns schreiben. Wir werden es lesen, wir werden es auch vorlesen, wir werden darüber diskutieren und darüber nachdenken. Wouldn't miss a thing. When you're lost on your own and you're for following. Just know wherever you go, I'm going with you, babe. Going with you, babe. Luck of the draw, you, that's my lottery one. A gem of the rock, I could be your finishing touch. So wherever you go, I'm going with you, babe. Smoke and mirrors, blue and icy, meet my gaze. Ooh, my heart burns like a blood loss. Slow to get up, hard to save. You fill my head with madness, good and bad. Don't be the one who got away, got away. Wherever you go, I'm going with you, babe. Going with you, babe. And every night's been without your face has me shuddering. I color my words in a violet shade to hide the pain. We'll be right back. French Love von den Jane Fondas. Und davor gehört Muramasa und Bonsai mit What If I Go? Ja, I Go Nowhere. Ich halte hier die Stellung, die vorletzte Show mit mir, Susi Andruschowa. Bis 22 Uhr hören wir gemeinsam die passende Musik für euren Vorglühabend. Und was gehört zum Vorglühen dazu? Essen, mein Lieblingsthema. Nämlich Desserts, Nachspeisen, Kuchen, Schokolade und den passenden Song dazu hat jetzt diese Band parat. Hallo, wir sind Jeremy Pascal. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Mit Jalebi Baby von Tasha und Jason Derulo. Ich liebe Jason Derulo. Er ist so cool. Und der Song, es geht um eine Nachspeise. Und es ist halt, Tasha ist halt auch ein bisschen random so. Und ja, komplett random. Sein Set war schon geil. Ja, war der Dude nicht sogar auch da, Tasha? Nein, irgendwer nee. Anderer, so ein MC, aber er hatte wirklich okay. Das Mic so an der Wange, wie bei so einem Musical. Ich hab mich echt iconic. Gefühlt. Wirklich, iconic. Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase now. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Could be wifey if she freaky. Hell of a night, blowing money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, burning jack the Meri Rani. Shawty bad, she my divani mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tasha and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jalebi, baby. You know what I'ma say? Hey, baby, let me see it. Jalebi. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Girl, I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me. Jalebi, baby. You know I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. FM4. Let's go. Die vorletzte Show. Alles außer Walzer. Yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby, no problem. get on top, then get to bounce around like a lowrider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, a light off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne can. Pain. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Große Davidex Silvester Dance Party. Body moving, body moving. Und wer spielt? Christian Davidex. Christian Davidex. Mein Name ist Christian Davidex. Observers without goggles must face away from the blast. Mit dem besten Silvester Party Mix für In- und Outdoor und euren Shoutouts. 6, 5, 4. Und mit Pummerin? Fix. Donauwalzer auch? Logisch. Und Countdown? Schauen wir mal. Rosit Neuer. Die große Davidex Silvester Dance Party. Heute ab 22 Uhr auf FM4. 0. Never gonna quit it, now you never gonna quit it. 1975 singen hier über mein Lieblingsessen, Chocolate. Davor gehört 50 Cent mit Candy Shop. Und Jalebi Baby, ausgesucht von Jeremy Pascal, Jason Derulo. Und Tescher, ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, Mahlzeit. Lasst es euch schmecken. Ich glaube, mir ist jetzt eine Idee gekommen für einen Neujahrsvorsatz. Ich werde meine Waage wegwerfen. Ich werde sie entsorgen. Ich werde sie verschenken, ich werde sie recyceln, ich werde sie nicht mehr benutzen, 2023. Braucht wer eine Waage? Irgendwer? Weiter mit den Party-Songs für eure sorgenfreie Silvesternacht. Party-Song würde ich spielen, EU Breakfast von Luc und Marco. Ich liebe das Lied. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, ich muss ein 2022er Lied nehmen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Ja, und das wäre EU Breakfast, neben natürlich Harry Styles Zeug, klar. Ah ja, ich bin Clara Lucia und wünsche euch einen guten Rutsch. Kommst heute noch feiern, ha? Jeder fragt mich, ob ich nicht möcht, ob ich nicht konnt, ob's nicht irgendwie möglich waret, im alten Jahr noch einmal und so. Ich mag nicht. Ich war halt Skifahren. Und morgen, im neuen Jahr, möcht ich auch einmal so richtig durchatmen. Beim Skifahren in Zochensee. Picken, fahren, lesen, sparen. Picken, fahren, lesen, sparen. Jetzt Vignette 2023 in Kombi mit einem TV-Media-Abo holen und bis zu 100 Euro sparen. Das beste Vignettenangebot Österreichs. Jetzt auf meinabo.at/Vignette. Schon bestellt? Sichern Sie sich jetzt Ihre Jahresvignette 2023. Und lesen Sie die Salzburger Nachrichten. 9 Wochen zum Vorteilspreis. Jetzt bestellen unter abo.sn.at. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Wann, wenn nicht jetzt? Wechseln Sie die Perspektive mit dem Kurier jetzt zum Kennenlernen. Drei Monate um nur 30 Euro für die gedruckte und digitale Ausgabe. Bestellen Sie gleich unter kurierabo.at. Neues Jahr, neue Perspektive. Kurier. Ein zarter Wind mit einem Hauch von Kräuterduft. Knusprig bricht die Kruste, sie schmeichelt den Geschmack. Du schaust mich an. Ist das Gier? Nein, eher Lust. Ich schmelze wie ein Erdbeereis. Das ist Genuss. Rezepte für Genuss und Leidenschaft im neuen Gusto. FM4. Die vorletzte Show. Alles außer Walzer. Susi Andruschowa sagt einen schönen Abend. Wünsche euch einen schönen Abend. Das ist die vorletzte Show des Jahres hier auf FM4. Und ja, wie viel Zeit werden wir gemeinsam noch verbringen? Bis 22 Uhr. Dann gibt es die große Davidek Silvester Dance Party. Und das heißt, in 3 Stunden und 58 Minuten werden wir dann gemeinsam Null schreien, zur Pummerin tanzen. Aber noch nicht. Jetzt kommen Hot Chip mit Eleanor. Bye. winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I'm so sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in that Schrei, dort wo ich was siehst du? Sag mir, was siehst du? Sag mir, was siehst du? Sag mir, was? Das Paradies. Hallo, hier ist Buntspecht. Passt auf euch auf. Gutes Rutschlein ins neue Jahr und macht's eine gute Party mit unserem Song Having a Party von Lee Scratch Perry. Und zum Song, wir waren damals mit FM4 auf der Private Session unterwegs und uns ist die Nachricht zugeschickt worden, dass Lee Scratch Perry verstorben ist, was uns alle sehr getroffen hat. Er ist auch eine Legende, was den Dub betrifft und hat so Leute wie Bob Marley auch aufgenommen. Und jedenfalls haben wir da bei FM4 dann eine Nachricht hingeschickt, weil wir auch gerade im Auto waren auf der Tour und haben halt einfach mal geschrieben so, hey, wollt ihr den Song spielen? Und er wurde gespielt und wir haben sehr gefreut. Vielen Dank, FM4. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. This is a skeleton from outer space having a party. He gonna last all night. Hallo. This is the skeleton, Marcus Garvey, from outer space, having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wink your wink and think your think. Drunk your drunk and punk your punk. Funk your funk and drunk your drunk. But when you're drunk, don't drive. Having a party tonight. It's gonna last all night. Shotgun will be there. Pop gun. Jazz gun will be there. Drink your drink. Drink your drink. Wink your wink and think your think. Drink your drink and drunk your drunk. I say, funk your punk, funk your punk, your punk. Funk your funk and drunk your drum. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International bankers will be there. Drink your drink, wink your wink. Think your think, unlink your link. Drunk your junk, but if you're drunk, don't drive. That will save your life. Repentance. Just party. It will be a shotgun party, a popgun party, all night, all right. Ganja will be there, light your spliff, jump in the air. Smoke your skunk, smoke your weed. Smoke your joint. is the skeleton from outer space, with his Remington in his suitcase. Drink your drink and think your dink, junk your junk and funk your funk. Shotgun party, a popcorn party. When you get drunk, don't you drive if you wish to stay alive. Having a party tonight, having a party all night, having a party tonight. It gonna last until the broad light. No Mates, wishing you a happy and healthy 2023. I'll be on tour across the UK this March and April, and then across Europe at various festivals with my new record, Cacti. I hope everyone has a prosperous 2023 and hope to see you in an audience. for codes to crack. He watches me break my back. I'm a slow learner, but I'm getting the hang of it. He's only just 16. Law school, flat screen. He studied it with his studious eyes. Nothing or no one takes him by surprise. Anyone can do it. Anyone can do it. And they don't do shit. And they don't do shit, do they? Anyone can do it. Anyone can do it. But they don't do shit. And they don't do shit, do they? Silent rain on my parade, saying that I'm tall and brave. I'm scared. Well, my boy, there's nothing for you. The world, yes, it will ignore you. You'll get the hang of it. Anyone can do it. Anyone can do it. They don't do shit. They don't do shit, do they? Anyone can do it. Anyone can do it. They don't do shit. They don't do shit, do they? Anyone can do it. Anyone can do it. They don't do shit. They don't do shit, do they? Anyone can do it. Anyone can do it. They don't do shit. They don't do shit, do they? Do they? Billy Nomades mit Modern Heart. FM4. Let's go. Die vorletzte Show. Alles außer Walzer. Mein Name ist Susie Androschowa. Schönen Samstag. Ist heute Samstag? Oh Gott, ich muss dauernd nachdenken, welcher Tag heute ist. Es ist auf jeden Fall der letzte Tag des Jahres. Und man verzeihe mir, ab morgen wird alles besser. Wir sind auf der Suche, ich bin auf der Suche nach einem Neujahrsvorsatz, der vielleicht nicht das Übliche ist. Und der Ronny hat was Nettes geschrieben. Er hat sich so einen Frisurenübungskopf gekauft, damit er seiner 5-jährigen Tochter, die sich die Frisur nicht von ihm machen lassen möchte, damit er lernt, Frisuren für seine 5-jährige Tochter zu machen. Das finde ich lieb. Ja, das ist lieb. 0664 828 4x4, das ist die Nummer, wo ihr eure schönen, inspirierenden Neujahrsvorsätze uns schreiben könnt. Ihr könnt uns auch auf Insta natürlich auch schreiben. Und in dieser Nacht geht es unter anderem um den besten Party-Song, der beste Silvester-Song. Und Spezialisten im Party machen sind FM4 Award-Gewinner Enger. Hi, wir sind Enger und für eure Silvesterparty haben wir euch folgenden Song mitgebracht, und zwar von Stromae, Allora Dance. Allora Dance. Allora Dance. Allora. Dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là

Ein Drink noch und dann geht's heim. Eine Chick noch, T-Shirt riecht nach Wein. Sag, warum lädt mich jeder ein? Frag ich mich weekly und ich rauch aus. Steh auf jeder Gästeliste drauf. Plus drei, wer dreht die Lichter wieder auf? Rufst meinen Namen hinterm Absperrband, winkst mich rüber, alles ganz entspannt. Wirkst 300 Euro gerade so am Flaschenhals. Fragst Hugo, sag, warum bist du so arrogant? Bevor ich antworten kann, werd ich weggezogen. Sie nimmt mich an die Hand und dann mit aufs Mädchenklo. Die Lunge pfeift wie ein defekter Mercedes-Motor. Sollt nicht da sein, aber komm nicht los. Ein Drink noch, dann hör ich auf, Mama. Ein Zug noch, dann rauch ich aus, ja, ja. Eine Trick noch, dann geh ich heim, aber sind die nicht so, ja, ja. Ein Drink noch und dann geh ich heim. Eine Trick noch, T-Shirt riecht noch ein. Sag, warum lädt mich jeder ein? Frag ich mich weekly und ich rauch aus. Steh auf jeder Gästeliste drauf. Fucked up, tut so, als würde der mich kennen. Smalltalk, fragt, wie das Music-Business rennt. Blind aus, so superficial, super fake. Lord Jesus, gib mir nach, ich geh an die Bar, hol mir nach, steck ein, ich zahl. Lipgloss klebt am Weinglasrand, spielt denselben Track nochmal. Nebelmaschinen, Geruch in meiner Nase vom Klo. Ein Drink noch und dann geh's heim. Eine Chick noch, T-Shirt riecht nach Wein. Sag, warum lädt mich jeder ein? Frag ich mich weekly und ich rauch aus. Steh auf jeder Gästeliste drauf. Plus drei, wer dreht die Lichter wieder auf? Ein Drink noch und dann geh's heim. Eine Chick noch, T-Shirt riecht nach Wein. Sag, warum lädt mich jeder ein? Frag ich mich weekly und ich rauch aus. Steh auf jeder Gästeliste drauf. Plus drei, wer dreht die Lichter wieder auf? Hallo, hier ist Verifiziert. Ihr hört FM4 und ich wünsche euch einen guten Rutsch mit Stay von The Kid Laroi und Justin Bieber. Einfach weil der Song so happy macht. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Justin Bieber und Kid Laroi mit Stay, ausgesucht von Verifiziert, ein Song, der sie happy macht. Ja, davon habe ich jetzt auch einen parat. Und ich glaube, die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden, bis zur Morning Show, nein, 365 Tage im Jahr wird hier Happy Musik gespielt auf FM4. Und wenn ihr auch happy seid und Shoutouts schicken möchtet an eure Liebis, an jemanden, den ihr mögt, liebt oder vielleicht auch an euch selber, vielleicht wollt ihr euch einfach mal über unseren Instagram-Kanal, übers Radio hier selber grüßen, dann könnt ihr das machen. Ja, auf dem FM4-Insta oder 0664 828 4x4. Da sammeln wir die Shoutouts an eure liebsten Menschen. Und der nächste Song erinnert mich an die Julia, die hoffentlich im neuen Jahr mit mir ins Kino geht, damit wir uns den Whitney Houston-Film anschauen können. Ja, bis dahin, How Will I Know? Vorletzte Show. Let's go. Alles außer Walzer. FM4. Wenn die anderen aus dem Haus gehen. Mixo. Ich komm erst nach Hause, wenn die anderen aus dem Haus gehen. Schlafrhythmus gefickt, ich seh die Sonne immer aufgehen. Babe, ich bin verliebt in deine Art und in dein Aussehen. Kannst du mich nach Haus bringen? Ich kann kaum noch gerade aussehen. Weil ich bin nachts wach, fucked up. Babe, ich weiß, du hast es. Ich hit meinen Plucker, frag ihn, ob er ein bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich

hier ist Porky von Deichkind und ihr hört den Silvester-Knallbonbon mit Porky. Und deswegen wünsche ich mir jetzt Carbonara von Spliff. Alles Gute im neuen Jahr und guten Rutsch. E una Coca-Cola. Si, Senora. Ausgesucht von Deichkind, Carbonara, Spliff. FM4, die vorletzte Show. Susi Andruschowa ist mein Name. Es ist 11 Minuten. Nein. Es ist 10 Minuten vor 9 Uhr, vor 21 Uhr. 70 Minuten werden wir noch gemeinsam verbringen. Ich werde euch schöne Musik vorspielen und darüber nachdenken, wen man jetzt alles noch grüßen könnte, all die guten Menschen noch anrufen, vor Mitternacht, nach Mitternacht, um Mitternacht, bei denen man sich für ein hoffentlich schönes 2022 bedanken möchte oder denen man schnell noch sagen möchte, hey, 2023, das wird unser Jahr, oder? Als nächstes, weil Deichkind hier auch gesungen haben von selber machen lassen, genau mein Motto, selber machen lassen, andere Leute arbeiten für einen, nämlich Granada werden jetzt gleich hier ihren Song für die Silvesterparty vorstellen. Davor aber noch das Übliche, würde ich sagen, oder? Hallo, hier ist der Thomas von Granada und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dinge, die man muss, können nix in der Praxis. Ich warte bis zum Schluss und bring nichts mit zum Nachtisch. Wenn alles verplant ist, werde ich panisch. Alles dramatisch, depressiv oder manisch. Alle hängen ab, bevor ich abhäng, schlaf ich. Alle sind am Start, doch das sagt noch gar nichts. Denn wer sowas sagt, der ist abgehängt. Bitte frag nicht, was ich heute noch mach. Ich leg mir nen Plan zurecht und denk drüber nach. Und was ist, wenn ich frag? Ich bin noch nicht so weit. Dann nimm dir einfach die Zeit und gönn dir. Minuten Leichtigkeit und gönn dir die Zeit für die Allein. Gönn dir a zwei Momente Einsamkeit und gönn dir a ein bisschen Gemütlichkeit. mal eine Pause gemacht, mal ein bisschen freigelassen, mal nach draußen geschafft, mal ein bisschen Luft geholt, mal verschnaufen am Platz. Ein Irrsinn wird immer um den Aufwand gemacht. Du tust dies, ich tu das. Ja, das ist ja das. Und du liebst, was ich lass. Ja, das ist ja das. Dir zu viel, mir zu krass. Und dann gibt's uns Stress. Wir lassen uns nicht stressen, bis der Stress nachlässt. Oh, auf die Gemütlichkeit. Gönn dir a zwei Minuten Leichtigkeit. Komm, gönn dir die Zeit für die Allerheit. Gönn dir a zwei Momente Einsamkeit. Komm, gönn dir a bisschen Gemütlichkeit. Und du liebst, was ich lass. Ja, das ist ja das. Dir zu viel, mir zu krass. Und dann gibt's uns Stress. Wir lassen uns nicht stressen, bis der Stress nachlässt. Gönn dir a zwei Minuten Leichtigkeit. Komm, gönn dir die Zeit für die Allerheit. Gönn dir a zwei Momente Einsamkeit. Und gönn dir bissel Gemütlichkeit. Gekumst heut nur feiern, ha? Jeder fragt mich, ob ich nicht möcht, ob ich nicht kund, ob's nicht irgendwie möglich waret, im alten Jahr noch einmal und so. Ich mag nicht. Ich war heut Skifahren. Und morgen, im neuen Jahr, möcht ich auch einmal so richtig durchatmen. Beim Skifahren in Zochensee. Die meisten Menschen folgen dem Takt. Einige wenige geben ihn vor. Trend, das Magazin for Leaders in Business. Los! Die spannendsten Dinge im Leben beginnen mit einem Los. Mit einem Rubbellos. Guten Rutsch! Mit dem neuen Rubbellos viel Glück. Bis zu 20.000 Euro fürs neue Jahr gewinnen. Jetzt in Ihrer Trafik- und Annahmestelle. Rubbellos! Der Elternratgeber Kinder glücklich erziehen, den Elias nie gelesen hat, ist eine echte Hilfe. Stapelt er den und andere Ratgeber aufeinander, erreicht er endlich den Staub im Lampenschirm. Wirklich hilfreich ist der Kind in Wien Eltern-Newsletter. Jeden Mittwoch in Ihrem Postfach. Jetzt kostenfrei abonnieren auf falter.at/kinder. FM4. Die vorletzte Show. Für mich so ein Song, der eigentlich immer so ein guter Start ins neue Jahr ist, ist von Cousteau, Last Good Day of the Year. Das ist irrsinnig schön und den Song kenne ich ja schon ewig. Das fällt mir jetzt gerade ein, das passt da ganz gut. Nicht? Hast dich ja im Kopf, oder? So die schöne Posaune am Anfang, super. Good day of the year, on the last good day. fingers burnished. Furnished here in hope and in faith. In the meantime, kind of working my way through a dream I was having alone. There's something there. Hallo, hier ist Oskar Haag und ihr hört FM4 und ich würde euch gern ein schönes neues Jahr wünschen mit dem Song Machine von Bilderbuch, weil es halt Machine ist. I think that Die vorletzte Show. Alles außer Walze. FM4. Susi Andruschowa sagt Hallo. Ich sage euch nochmal Hallo. Ich werde euch noch bis 22 Uhr durch den Abend begleiten mit schöner Musik, Bilderbuch. Ist es die beste Band aus Österreich? Ich würde ja sagen, aber ich habe hier, ich sehe hier meine Spielliste vor mir. Ich habe hier noch Avec und Keke und es kommen noch so viele tolle Bands, die sich hier Silvester-Songs wünschen für die perfekte Silvester-Party. Bands aus Österreich, die mir meinen Job viel leichter machen. Ja, ist doch schön. 31. Dezember, was haben wir in diesem Jahr alles erlebt? Schöne Konzerte, kurze Konzerte, wenn ich an diese Band hier jetzt denke, die wir jetzt gleich hören. Glass Animals, Heat Waves. Been faking me out, can't make you happy or now. Girl, das dich auffängt, wenn alle sagen, dass du nur Trash bist. Trash. Kennst du das Girl, das dich festhält, sagt das, wie du bist, einfach perfekt ist. Yeah. Kennst du das Girl, das supportet, egal ob du oben bist oder ganz unten. Kennst du die Girls, die für uns kämpfen und trotz all des Hass nie verstummen. Niemals. Hand aufs Herz, Girl, schau, ich teile deinen Schmerz, Girl. Verkauf dich niemals unter Wert, Girl. Sie sagen, mit uns wäre was verkehrt, Girl. Das ist für die Babys, die Bitches, die Tomboys, die Puppies, die Nutten, die Nymphos, die Perlen, die Muschis, die Schlampen, Lesben, die Transen, die Tussis, die Fups, Pussis. Ja, das ist für die Ladies. Chasing the dream, es geht raus an all meine Queens. Das ist für die Ladies. Sind nicht eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht. Das ist für die Ladies. So sexy und sweet, ich hasse deinen Ex aus Prinzip. Das ist für die Ladies. Was sie tun, in Gefahr begeben, yeah. Und nicht aufhören, für sich einzustehen, jeden Tag im Leben. Kennst du die Girls, die sich nicht mehr trauen, mit kurzem Rock rauszugehen? Kennst du die Girls, die schweigen, weil man die Täter und Opfer verdreht? Hand aufs Herz, Girl, yeah. Ja, du bist von mir verehrt, Girl, yeah. Sie wollen uns immer noch belehren, Girl. Doch wir nehmen uns, was wir uns verwehren, Girl. Das ist für die Babys, die Bitches, die Tomboys, die Puppies, die Nutten, die Nymphos, die Perlen, die Muschis, die Schlampen, Lesben, die Transen, die Tussis, die Fups, Pussis. Ja, das ist für die Ladies. Chasing the dream, es geht raus an all meine Queens. Das ist für die Ladies. Sind nicht eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht. Das ist für die Ladies. So sexy und sweet, ich hasse deinen Ex aus Prinzip. Das ist für die Ladies. Hi, hier ist Keke und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich feiere heute mit dem Song Closer von Oxlade. Vorletzte Show. Alles außer Walzer. FM4. I'm Just High von Pixie. Ich würde mal sagen, dieses Getrommel im Hintergrund, das war doch Fondue-Stäbchen, oder? Das hat ganz genau nach Fondue-Stäbchen geklungen, möchte ich sagen. Ja, ihr kennt das sicher. Man hört ein Lied, ist sofort verliebt. Es passiert mir ungefähr jeden Tag. Minütlich, also jedes Mal. Nein, wirklich jeden Tag verliebe ich mich in ein neues Lied. Ein Lied ist bei mir ganz weit oben. Ich habe es das erste Mal im Oktober gehört. Da habe ich einen geheimen Link zugeschickt bekommen. Ich Glückliche. Und seitdem läuft dieses Lied, das wir jetzt gleich hören, rauf und runter. Und ich finde, es ist auch ein schönes Motto für einen Neuanfang. Ja, schauen wir uns mal an, was um uns herum passiert und let's be kind. Lasst uns doch ein bisschen nett sein. Hier ist die großartige Avec mit Look Around. Can we try it again? Can we all just erase it and build it up from the start? Can we do it again? Can we just start believing and the good that we have and haven't killed yet? No, this is not my sadness. This is not my grief. None of my regret and shame. This is all yours. Take it back, take it away from me. Good God, look around, what the fuck have we done? We put our heads on the water to hear nothing but our own heart beating. Make it stop. We close our eyes to the obvious, to see nothing. Good God, look around, look around, look around. Yeah. without hurting or hating each other? Is there any way before it all breaks? Good God, look around, what the fuck have we done? We put our heads on the water to hear nothing but our own heart beating. Make it stop, hands down, who the hell am I kidding? We close our eyes to the obvious to see nothing. Good God, look around, look around, look around. Hallo, da ist Avec und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Rutsch in das neue Jahr 2023 und ich hätte einen Song für euch, der kommt von No Name und heißt Diddy Pop. Sound like Mississippi, sippy cup. Baby, turn Bibby up. Henny invented the catalyst for happiness in my cup. This sound like kiddies on the playground. Mama was running up. Ooh, you about to get your ass beat. This sound like niggas complaining when they bitches like Razzy. B2K in the stereo, we juke in the backseat. Or juke in the basement. In love with my K-Swiss. This feel like jumping in the pool and I'm knowing I can't swim. Ooh, you about to get your ass beat. For stealing that $20, like baby, just ask me. Mama said she loved us. When the lights was off, we had to stay with cousins. Granny at the BBQ with 50 as husband. Summertime, city lights, shot town, my town, my town. After school matters like I'm needing that stipend right now. Kindercut parking lot, got caught with the blunt like wow, wow. Run, run, run. Mama say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy bop. This sound like growing out my clothes. With stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. I am not a star, I am a meteor on a crash course towards Earth, across the cosmos versus Perseus to the father of his birth to tell the truth that I'm his real son. Get blocked, I'ma build one. Get blocked, I'ma build two. Hope that you see it's a staircase. Still pray for a fair day where they give a fair race to the Melnate and the Dogons and the essays and the fair face. Keith H when I pill paint. Rain bars with a pink blue and a sea foam type of green hue make a clear space. Stop overreacting, it's past my curfew, I'm out after six. Happily making my accident, mama gon' whoop on my ass again. Pray that I'm making my way before eight and I might have to sneak in the back again. Hope that memorial traffic in, hope that she's stopping for gas again. Girl, I just wanna relax again, pray you gon' bring this shit back again. Pray you gon' bring this shit back again, I know. Run, run, run, mama say come home before the street lights do. Ice cream on my front porch and my new FUBU and my A1s too. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy. This sound like growing out my clothes. With stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. Watching my happy block, my whole neighborhood hit the diddy bop. I don't want, I don't watch my happy, I don't watch. watch him, I'm happy, ooh, ooh. Watch him, I'm happy, block my whole neighborhood, hit the dippy bar. Singt hier gemeinsam mit Damon Albarn von den Gorillaz über den Perfect Song, The Valley of the Pagans. FM4. Die vorletzte Show. Alles außer Walzer. Heute ist der Tag der Superlative auf FM4. Die FM4 Jahrescharts, die Top 100 Songs des Jahres, sind heute schon gekürt worden. Könnt ihr auf fm4of.at euch die Liste anschauen, wenn ihr eher so der Lesetyp seid. Beziehungsweise im Player dann auch nochmal den Countdown anhören. Immer und immer wieder. Bis eine Woche? Ja. Und ab 22 Uhr gibt es hier dann die Davidex Silvester Dance Party. Und ich mache hier heute den Support Act, die Vorband, mit der vorletzten Show auf FM4. Susi Androschowa ist mein Name und Musik ist alles für mich. Und ich freue mich, dass ich jeden Tag neue Musik entdecken kann und auch jedes Monat mit dem FM4 Soundpack Act des Monats. Das sind heute noch am allerletzten Tag Cousins Like Shit. Und auch Cousins Like Shit haben jetzt einen schönen Silvester-Party-Song hier parat. Eine Band, die ich nicht kannte, ein Song, der bei mir in den letzten Tagen auch schon rauf und runter gelaufen ist. Also danke an Cousins Like Shit und jetzt ihr Song. Hey, wir sind Cousins Like Shit und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr mit dem Song Jack in Titanic von unseren New Yorker Freunden Bodega. Thank you. Hello, this is Kieran from Circa Waves. Have a fantastic New Year's Eve. Dance all night long. And my choice for a song is September by Earth, Wind and Fire. Enjoy. As we dance in the Put on your guns. Die große Davidex Silvester Dance Party. Body moving, body moving. Und wer spielt? Christian Davidex. Christian Davidex. Mein Name ist Christian Davidex. Observers without goggles must face away from the blast. Mit dem besten Silvester Party Mix für In- und Outdoor und euren Shoutouts. Und mit Pummerin? Fix. Donauwalzer auch? Logisch. Und Countdown? Schauen wir mal. Prosit Neuer. Die große Davidex Silvester Dance Party. Heute ab 22 Uhr auf FM4. Null. Feet stomp to beat, bring trouble back. Now, do you see them? and we slam down. Unlock the gates for gang now, because you know that the answer's in the dance now. And we ride the wave till they spellbound, make them like the life of the secret rhythm. I give you pleasure with the sweetest vision. I give you pleasure with the deepest answer. Schon lange nicht mehr gehört. Play von Alle We Are hier in der vorletzten Show mit mir, Susi Androschowa. Bicep haben wir auch schon gehört und ja, das war richtig. Earth, Wind and Fire, September hat sich der Sänger der Circa Waves gewünscht. Jedes Jahr, wenn ich Musiker frage, hey, was ist denn der perfekte Song zum Vorglühen? Irgendein Musiker kommt immer mit Earth, Wind and Fire, September. Ja, kann man nichts machen. Ich habe euch eine Playlist versprochen, am Anfang, zu Beginn der Sendung, die ein bisschen so klingt wie der Boden vom Fondue-Topf ausschaut, nämlich wild. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Ein paar Songs habe ich noch für euch und dann beginnt auch schon die große Davidex-Silvester-Dance-Party. Christian macht die Musik und von euch wünschen wir Inspiration. Ihr könnt uns schreiben auf Insta oder WhatsApp 0664 828 4x4. Gesucht werden inspirierende, aber auch ungewöhnliche Neujahrsvorsätze. Ja, was heißt inspirierend? Alles außer Sachen, die Selbstoptimierungsstress auslösen, würde ich mal sagen. Mein Vorsatz, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit gehabt nachzudenken, mein Vorsatz ist, dass ich mal in einem Deutschbuch ein bisschen nachschlagen könnte, unregelmäßige Verben und Dativ und Akkusativ, weil mein bester Freund ist nicht Deutsch-Muttersprachler und er fragt mich manchmal Sachen und dann muss ich ihm etwas erklären und ich habe eigentlich kein Vokabular mehr für Akkusativ, Dativ, unregelmäßige Verben. Hä? Ja, also vielleicht werde ich ein bisschen besser Deutsch lernen. Ja, und mein Wunsch fürs neue Jahr ist, dass alle Wünsche von der Musikerin Fasi in Erfüllung gehen. Oder dass sie uns weiterhin mit so toller Musik versorgt wie in diesem Jahr. Sie ist Platz 10 der FM4-Jahrescharts, wenn ich nicht irre. Auf jeden Fall in den Top 10 bei mir ganz weit oben. Ich bin großer Fan von Fas und auch sie hat jetzt einen perfekten Silvestersong für uns vorbereitet. Hi, hier ist Fas und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Um schon mal das Mantra für das nächste Jahr festzulegen, schicke ich euch in Silvester mit Hot Girl von Charlie XCX. Yeah. Girl, rich girl, I'm a bitch girl. Fast girl, catch me if you can, girl. You a swerve girl, who the fuck are you, girl? You just wanna be me, I'm a hot girl. Pop girl, rich girl, I'm a bitch girl. Fast girl, catch me if you can, girl. You a swerve girl, who the fuck are you, girl? You just wanna be me. Pull up to the mansion, pull up to the party. All my friends are so hot, we gonna get it started. Pull up to the mansion, but you are not the line. Yeah, I'm buttery, creamy and fine. My acrylics around my white wine. I travel around the globe, Paris Fashion Week, and I'm in the front row. And I'm going skiing even when the slopes are closed, cause I'm so hot with snow up my nose. I'm a hot girl, pop girl, rich girl. I'm a bitch girl, fast girl. Catch me if you can, girl. You a swerve girl, who the fuck are you, girl? You just wanna be me. I'm a hot girl, pop girl, rich girl. I'm a bitch girl, fast girl. Catch me if you can, girl. You a swerve girl, who the fuck are you, girl? You just wanna be me. Hallo, hier ist Lou Azril. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, trinkt's gut um ins 2023er Jahr. Und wenn ich Party machen will, dann höre ich richtig gerne den Song If I Can't Get Down von Mike Dunn. Viel Spaß! Water and a can of lights off for this one, baby. It's real funky in here. MV Express. Back in your eardrum to give you some. You know what it is. It's that fire. If I can't get down, yeah. Tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down, yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? If I can't get down, yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down, yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Hit it. Hit it. Hit it. Now put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Get funky with it. Get funky with it. can't get down. Yeah. Tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down. Yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? If I can't get down. Yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down. Yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Hit it. Hit it. Hit it. Hit it. Huh. Now put your weight on it. Das ist mein euphorisches Yeah, Mike Dunn mit If I Can Get Down, ausgesucht von Lou Ezrill. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich sehr auf neue Musik von Lou Ezrill im neuen Jahr. Jetzt freue ich mich aber auf die Songs, die Christian Davidek schon für uns vorbereitet hat. Das war's von mir. Das war die vorletzte Show auf FM4. Susi Andruschowa wünscht einen guten Rutsch uns allen. Mein letzter Song des Abends kommt von Edna und hat den prophetischen Titel I See Love. Baba. I see love. Oh, I fall for you. I see love. When I see you move, I see love. When I'm with you, I see love. I see love. I see love. I see love. Oh, oh, oh. Oh, wait, oh, wait, oh, wait. Bouncing ball.